Erster früh am Morgen brach Jerubbaal, auch bekannt als Gideon, mit all seinen Männern auf. Sie lagerten sich bei der Quelle Harod, während das Lager der Midianiter nördlich davon, am Hügelmoor in der Ebene, lag. Zweiter aber der Herr sagte zu Gideon, du hast zu viele Männer, um die Midianiter zu besiegen. Sonst könnte Israel später prahlen und sagen, wir haben uns selbst gerettet. Dritter deshalb solltest du rufen, damit die Leute es hören, wer Angst hat und unsicher ist, soll vom Berg Gilead umkehren. Daraufhin kehrten 22.000 Männer um, sodass nur noch 10.000 übrig blieben. Vierter dann sagte der Herr zu Gideon, es sind immer noch zu viele Männer. Führe sie zum Wasser hinunter, damit ich sie dort für dich auswähle. Wenn ich dir sage, dieser soll mit dir gehen, dann soll er mitgehen. Aber wenn ich sage, dieser soll nicht mit dir gehen, dann wird er nicht mitgehen. Fünfter Gideon führte die Männer zum Wasser. Der Herr sagte zu ihm, stelle jeden Mann beiseite, der das Wasser mit der Zunge leckt wie ein Hund. Mache dasselbe mit jedem, der sich hinkniet, um das Wasser mit der Hand zum Mund zu führen. Sechster, es gab 300 Männer, die das Wasser leckten. Alle anderen Männer knieten sich hin, um zu trinken. Siebter, da sagte der Herr zu Gideon, mit diesen 300 Männern, die das Wasser leckten, werde ich euch retten und die Midianiter in deine Hand geben. Alle anderen Männer sollen nach Hause gehen. Achter, die 300 Männer nahmen die Vorräte und Posaunen der anderen Männer. Gideon schickte alle anderen Israeliten nach Hause und behielt nur die 300 Mann. Das Lager der Midianiter lag unter ihm in der Ebene. Neunter, in dieser Nacht befahl der Herr Gideon, steh auf und greife das Lager an, denn ich habe es dir in die Hand gegeben. Zehnter, wenn du aber Angst hast, das Lager anzugreifen, dann geh mit deinem Diener Pura hinunter zum Lager. Elfter, höre, was sie dort reden. Dann wirst du Mut bekommen, das Lager anzugreifen. Also ging Gideon mit seinem Diener Pura hinunter, ganz nah zu den Kriegern im Lager. Zwölfter, die Midianiter, Amalekiter und alle Völker aus dem Osten hatten sich in der Ebene versammelt. Sie waren so zahlreich wie Heuschrecken, und ihre Kamele waren unzählbar wie der Sand am Meer. Dreizehnter, als Gideon näher kam, erzählte ein Mann einem anderen einen Traum, ich hatte einen Traum, in dem ein Gerstenbrotkuchen in das Lager der Midianiter rollte. Er kam zum Zelt des Anführers, traf es, so dass es umfiel und sich überschlug, bis es flach auf dem Boden lag. Vierzehnter, der andere Mann antwortete, das ist nichts anderes als das Schwert des Israeliten Gideon, des Sohnes von Josch. Gott hat die Midianiter und das ganze Lager in seine Hand gegeben. Fünfzehnter, als Gideon die Geschichte des Traumes und seine Bedeutung gehört hatte, warf er sich nieder. Danach kehrte er zum israelitischen Lager zurück und rief, steht auf. Denn der Herr hat das Lager der Midianiter in eure Hand gegeben. 16. Danach teilte er die 300 Männer in drei Gruppen. Er gab ihnen allen Posaunen und leere Krüge, in denen Fackeln waren. 17. Er befahl ihnen, schaut auf mich und macht es genauso. Wenn ich am Rand des Lagers angekommen bin, dann macht dasselbe, was ich mache. 18. Wenn ich mit allen, die bei mir sind, in die Posaune blase, dann blast auch ihr von allen Seiten des Lagers in die Posaunen und ruft, das Schwert des Herrn und Gideons. 19. Gideon und die 100 Männer, die bei ihm waren, erreichten den Rand des Lagers zu Beginn der mittleren Nachtwache, als die Wachen gerade aufgestellt wurden. Sie bliesen in die Posaunen und zerschmetterten die Krüge in ihren Händen. 20. Alle drei Gruppen bliesen gleichzeitig in die Posaunen, zerbrachen die Krüge, nahmen die Fackeln in die linke Hand und die Posaunen zum Blasen in die rechte Hand. Sie riefen, das Schwert des Herrn und Gideons. 21. Jedermann blieb an seinem Platz rund um das Lager stehen. Im Lager rannten die Midianiter durcheinander und flohen dann mit lautem Geschrei. 22. Als die 300 Posaunen erklangen, ließ der Herr die Midianiter ihre Schwerter gegeneinander richten. Die Leute im Lager flohen bis nach Bephasitta, Zereda und zum Ufer von Abel-Mehola bei Tabat. 23. Danach wurden die Israeliten aus Naphtali, Ascher und ganz Manasse gerufen, und sie verfolgten die Midianiter. 24. Gideon hatte auch Boten in das ganze Gebirge Ephraim geschickt mit der Aufforderung, kommt herunter, um den Midianitern entgegenzugehen und ihnen den Weg zum Wasser bis Bethbara und zum Jordan abzuschneiden. Daraufhin wurden alle Männer aus Ephraim gerufen und besetzten die Wasserstellen bis Bethbara und zum Jordan. 25. Sie nahmen auch die zwei midianitischen Fürsten Oreb und Seb gefangen. Sie töteten Oreb am Rabenfelsen und Seb bei der Wolfskelter. Danach verfolgten sie die Midianiter weiter. Die Köpfe von Oreb und Seb brachten sie zu Gideon über den Jordan.